Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Zuerst die schlechte. Es gibt eine Krise in der Kosmologie, die Astronomen schon seit 20 Jahren beschäftigt. Und jetzt die positive Seite. In der Kosmologie existiert eine Krise, die Astronomen schon seit 20 Jahren beschäftigt. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie noch mehr unerwartete Dinge über das Universum herausfinden könnten. Diese Krise handelt von der Suche nach einer einzelnen Nummer, der Hubble-Konstante, welche die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums beschreiben soll. Astronomen sind schon seit Generationen auf der Jagd nach dieser Zahl und sie benutzen, neben zwei zentralen Verfahrensweisen, viele voneinander unabhängige Methoden, um ihr auf die Schliche zu kommen. Das einzige Problem ist, dass die Messergebnisse, vor allem dieser beiden wichtigsten Methoden, überhaupt nicht übereinstimmen. Und weil sie nicht gleich sind, könnten einige der fundamentalsten Ansichten über unser Universum falsch sein. In diesem Video werden wir eine Krise betrachten, die Kosmologen und Astronomen um den Verstand bringt. Sie handelt davon, wie wir das Universum verstehen, wie es sich entwickelt und wie es vielleicht endet. Und sie handelt auch von dunkler Energie, die dank der Krise nicht an Klarheit gewonnen, sondern an mysteriösen Eigenschaften noch hinzugewonnen hat. Begleitet mich auf eine Reise, die uns auf die Suche nach einer universellen Hubble-Konstante durch die Krise der Kosmologie führt, der wohl spannendsten wissenschaftlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Lagern, die beide zugleich recht haben und falsch liegen könnten. Das Aufregendste in der Wissenschaft für jeden Wissenschaftler ist oder sollte sein, wenn konkretes Wissen ihres Themas sich als falsch herausstellt. Da ist es kein Wunder, dass viele Kosmologen total begeistert von etwas sind, das als Krise der Kosmologie oder auch Hubble-Spannung oder auch Hubble-Problem bekannt ist. Damit beschreiben wir also nicht ein Problem, das man mit Edwin Hubble haben könnte, sondern ein Problem, das mit der von ihm ins Leben gerufenen Hubble-Konstante zu tun hat. Und jetzt wollen wir gleich mit der Frage loslegen. Was ist eine der beiden zentralen Methoden, die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Kosmos zu messen? Wir gehen nun auf die erste Methode ein, mit der man nach der Hubble-Konstante forscht und die mit der Beobachtung veränderlicher Riesensterne und ferner Supernovae zu tun hat. Um das genauer zu verstehen, reisen wir 100 Jahre zurück in die 1920er Jahre und besuchen Edwin Hubble, nachdem das Hubble Space Telescope benannt wurde. Vor Hubble wusste man bereits, dass das Sonnensystem innerhalb der Milchstraße existiert und dass sie eine Galaxie ist. Hubble bewies in diesem Zusammenhang, dass viele Objekte des Sternenhimmels, die man lange Zeit für Nebel oder Staub hielt, ganze Galaxien waren und erweiterte damit das Weltbild der Menschheit. Das Universum war nicht nur bevölkert von der Milchstraße, sondern von Abermillionen und Milliarden von Galaxien. Manche größer, heller, andere kleiner als oder ähnlich unserer eigenen Heimat. Er führte die Menschen aus ihrem kleinen galaktischen Vorhof in eine offene und mysteriöse Welt. Hubble klassifizierte Spiralgalaxien und entdeckte die Rotverschiebung des Sternenlichts bei zunehmender Entfernung von uns, den Hubble-Effekt. Dieser besagt, je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, desto größer ist ihre Fluchtgeschwindigkeit und somit ihre Verschiebung ins Rote, weil die Wellenlängen des von uns empfangenen Lichtes gestreckt werden. Das hat damit zu tun, dass jegliche Strahlung, egal ob sichtbares Licht, Radio- oder Röntgenstrahlung, als Welle im elektromagnetischen Spektrum vorkommt. Je höher die Frequenz einer solchen Welle ist, desto mehr Energie enthält sie, weshalb Röntgen, Gamma- oder UV-Strahlung auch so schädlich für uns sein können. Pflanzen, Tiere und alle anderen Mikroorganismen auf der Erde können nur einen winzig kleinen Teil des Spektrums überhaupt wahrnehmen. Und da das Licht weit entfernter Objekte wie Galaxien dann in seinen Wellenlängen gestreckt wird, wenn es sich von uns entfernt, verschiebt es sich ins Rote, während das Licht der sich auf uns zubewegenden und mit der Milchstraße in einigen Jahrmilliarden kollidierenden Andromeda-Galaxie ins Blaue verschoben ist. Anhand des ins Rote verschobenen Lichtes können Astronomen sagen, wie weit eine Galaxie von uns entfernt ist. Aber wie nimmt man eine solche Entfernungsbestimmung eigentlich vor? Wichtig dafür ist, dass man ein Standardelement hat, dessen energetische Produktion überall im Universum gleich ist. Es handelt sich um einen Prozess, der im ganzen Kosmos gleich abläuft, also eine Art Standardkerze oder Standardlicht. Dieses Ereignis kann eher wahrgenommen werden, wenn es sich näher an uns ereignet, und schwächer, wenn es weiter weg von uns geschieht. Als besonders geeignet haben sich Supernovae vom Typus 1a erwiesen, die im Universum immer gleich vorkommen. Bei einer solchen Sternenexplosion fliegt ein weißer Zwerg in die Luft, der sich in einem engen Doppelsternsystem befindet und Material von seinem Begleiter entwendet. Meistens ein Stern in seiner Wasserstoffbrennphase. Weiße Zwergsterne sind die Überbleibsel von Sternen wie unsere Sonne, ultradicht und nur so groß wie ein Planet, jedoch so massiv wie unsere Sonne oder darüber. Viele weiße Zwerge, wie übrigens 50% aller Sterne in der Milchstraße, befinden sich in Doppelsternsystemen. In einem solchen System ist immer ein Stern massereicher als der andere. Der massereichere Stern verbraucht seinen Brennstoff schneller als der kleinere und wirft irgendwann seine Hüllen ab. Zurück bleibt ein ultradichter Kern aus Kohlenstoff, ein weißer Zwerg, dessen Material derart hoch komprimiert ist, dass ein Teelöffel voll Materie mehrere Tonnen wiegen würde. Kommt dieser seinem größeren, ehemals masseärmeren Begleiter nahe, klaut er ihm Material, welches über eine Akkretionsscheibe auf seine Oberfläche gelangt. Wenn der Sternleichnam nun die Grenze von 1,45 Sonnenmassen überschreitet, wird er instabil und zündet erneut die Kernfusion, was eine Art Kettenreaktion auslöst und den gesamten weißen Zwerg explodieren lässt. Das Produkt ist eine Supernova des Typus 1a. Und weil dabei immer ein weißer Zwerg mit der Masse von 1,45 Sonnenmassen explodiert, ist dieses Ereignis überall im Kosmos gleich stark. Da Supernovae immer sehr hell sind und oftmals ihre ganze Galaxie in puncto Leuchtstärke übertreffen, können sie als Standardkerzen verwendet werden. Explodiert jetzt ein weißer Zwerg in 3 Milliarden Lichtjahren Entfernung, ist das empfangene Licht schwächer als eine Supernova des gleichen Typus, die in 500 Millionen Lichtjahren Distanz geschieht. Werden nun beide Supernova-Ereignisse auf die spektrale Charakteristik ihres gleichermaßen ausgesandten Lichtes untersucht, so ist die Rotverschiebung der weiter entfernten Supernova bedeutend stärker als die des näher gelegenen Supernova-Ereignisses, weil die Galaxie, in der das weiter entfernte Supernova-Ereignis stattfand, sich schneller von uns wegbewegt als die nahe Galaxie. Edwin Hubble selbst konnte diese Messung noch nicht durchführen, weil sie erst in den 1990er Jahren das erste Mal angewandt wurde. Jedoch stellte er 1928 fest, dass sich fast alle Galaxien von uns entfernen, und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Stellt euch die Expansion des Universums folgendermaßen vor. Wir leben quasi auf einer Art Ballon. Also unsere Milchstraße ist auf diesem Ballon in Anführungszeichen, der sich jetzt hier ausdehnt. Je weiter sich dieser Ballon, also das Universum, ausdehnt, desto schneller entfernen sich die anderen Galaxien von uns. Eine Galaxie in 3 Milliarden Lichtjahren Entfernung, die bewegt sich schneller von uns weg als eine Galaxie, die zum Beispiel nur 100 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Die Expansion des Universums geht sogar so weit, dass es Galaxien gibt, die wir gar nicht mehr sehen können, weil die Expansion des Universums schon so weit fortgeschritten ist, dass das Licht von diesen Galaxien uns gar nicht mehr erreicht. Diese Galaxien entfernen sich dann mit Überlichtgeschwindigkeit von uns. Sie sind also auf einem Teil dieses kosmischen Ballons, den wir gar nicht mehr beobachten können. Um die Konstante zu bestimmen, mit der sich Galaxien beschleunigt von uns entfernen, maß Hubble ihre Distanz mit Hilfe junger, veränderlicher Sterne, der Cepheiden. Ein Rückgriff auf eine Methode der Astronomin Henrietta Leavitt, die 20 Jahre zuvor eine Verbindung von der Pulsationsperiode dieser Sterne zu ihrer Leuchtkraft zog. Helle Cepheiden pulsieren langsamer als schwach leuchtende. Wenn man nun bei der Beobachtung dieser Sterne absolute Leuchtkraft ermittelt, ergibt der Vergleich mit der beobachteten Leuchtkraft deren Entfernung. Die absolute Leuchtkraft oder Helligkeit ist die beobachtete Helligkeit, die man aus einer festgelegten Entfernung messen würde. Standardmäßig ist die Entfernung für die absolute Leuchtkraft auf 10 Parsec oder auch 32,62 Lichtjahre festgelegt. Die Helligkeit eines Objektes am Himmel wird mit m angegeben, was eine Einheit für Helligkeit ist und vom lateinischen Magnitudo kommt. Objekte mit einer Helligkeit von plus 7m beispielsweise sind für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar. Hingegen ab 6m können wir alles am Himmel mit bloßem Auge beobachten. Von der Erde aus gesehen erscheinen uns jetzt beispielsweise zwei Sterne gleich hell, wenn jetzt etwa Stern 1 eine geringere Leuchtkraft im Vergleich zu Stern 2 hat, aber näher an uns dran ist, und Stern 2 eine höhere Leuchtkraft hat im Vergleich zu Stern 1, aber weiter entfernt ist. Von der Erde aus gesehen erscheinen uns beide Sterne gleich hell. Wären wir jetzt im direkten Umfeld von Stern 2, ein AU entfernt, 150 Millionen Kilometer, eine astronomische Einheit, würde uns Stern 2 heller erscheinen und Stern 1 nicht so hell wie Stern 2. Wenn nun ein weißer Zwerg, von dem es ja auch eine absolute Helligkeit gibt, in mehreren Millionen Lichtjahren Distanz explodieren würde, so können wir anhand der Stärke der bei uns angekommenen Leuchtkraft im Vergleich mit der absoluten Leuchtkraft messen, wie weit die entsprechende Galaxie entfernt ist, in der das Ereignis stattfand. Anhand seiner Berechnungen kam Hubble auf eine Konstante von 500 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec, welches eine Einheit für kosmologische Distanzmessungen ist. Ein Megaparsec entspricht ca. 3,3 Millionen Lichtjahre. Hubbles Observation zeigte ihm, dass eine Galaxie, die ein Megaparsec weiter entfernt ist als eine andere, sich 500 Kilometer pro Sekunde schneller von uns entfernt als ihre nähere Kollegin. Diese Konstante wird seit jeher als H0 bezeichnet und wir wollen sie in unserem Video auch als solche verwenden. Doch sind die 500 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec ein Wert, der nach Hubble deutlich unterboten werden sollte. Da er recht nahe und für die Bestimmung der Konstante ungeeignete Galaxien beobachtete, wurde der Wert mit jeder weiteren Beobachtung nach unten korrigiert, um ein bereits sehr präzises Ergebnis zu liefern. Adam Rees, der für seine Forschung kosmischer Entfernungsmessungen mittels Supernovae 2011 den Nobelpreis für Physik erhielt, konnte den Wert von H0 auf 73,5 plus minus 1,7 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec herunterbringen. Rees nahm am Supernova H0 for the Equation of State Project, kurz SHOES, teil. Dieses schrieb sich auf die Fahne, die Hubble-Konstante möglichst genau zu berechnen. Das Projekt berechnete die Zahl 73,5 km pro Sekunde pro Megaparsec mit einer Ungewissheit von etwa 2%, was heißt, dass man mit dieser Methode der tatsächlichen Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums anscheinend sehr nahe kam. Doch müssen wir Rees Bemühungen, H0 anhand bestimmter Supernovae bestimmen zu wollen, durch eine andere Methode ergänzen, die der Sternparallaxe. Man kann sie sich vorstellen wie ein gigantisches Weltraumlineal. Sie misst die Entfernungen von Objekten anhand der Bewegung naher Sterne vor dem Hintergrund ferner Objekte. Diese scheinen nämlich bei der Beobachtung von der Erde aus hin und her zu wandern. Der Grund für diese Bewegung liegt in der Bewegung der Erde um die Sonne. Da sie sich ellipsenförmig um die Sonne bewegt, sind bei nahen Sternen vor dem Himmelshintergrund ebenfalls solche Bewegungen auszumachen, wenngleich in sehr geringem Maßstab. Diese scheinbare Bewegung naher Sterne am Himmel kann man mit einem einfachen Experiment erklären. Wenn ihr euren Daumen etwa 2 Handbreit von euch entfernt nach oben streckt und abwechselnd das linke und rechte Auge schließt, ergeben sich scheinbare Positionsänderungen des Daumens. Ursache dafür ist der Abstand unserer Augen, die für sich genommen unterschiedliche Blickwinkel haben. Wenn sich die Erde an unterschiedlichen Punkten auf ihrer Bahn um die Sonne befindet, können wir nahe Sterne also aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Vor dem Hintergrund viel weiter entferntere Sterne, bei denen diese Blickwinkeländerung keinen merklichen Positionsunterschied am Himmel bewirkt, bewegen sich diese nahen Sterne über ein Jahr hinweg in ganz kleinen Ellipsen am Himmel. Die Distanzbestimmung von Supernovae zu verfeinern hieß für Rees also, die Sternenparallaxe exakter zu bestimmen. Vor der Erfindung des Teleskops dachte man zwar, dass die Sternenparallaxe existieren müsse, doch konnte sie nie bestätigt werden. Nachdem man jedoch die Möglichkeit hatte, die Parallaxe der Sterne zu messen, konnte man mit dem Wissen um die Entfernung der Erde von der Sonne und ihre Position in ihrem Orbit die Entfernungen zu Sternen bestimmen, die sich in unserer relativen Nähe befanden, also bis zu ein paar hundert Lichtjahre von uns entfernt. Für noch weiter entferntere Sterne brauchte man dann umso bessere Teleskope. Bereits für die nächsten Sterne muss man gutes Equipment besitzen und sehr exakt messen können. Auf diese Weise nutzte Henrietta Leavitt, die zuvor die Entfernungen von Cepheiden anhand ihrer Pulsationsperiode bestimmte, die Sternenparallaxe von eben dieser Sternengattung in der Milchstraße, um diese in jene Standardkerzen zu transformieren, die wir heute verwenden, und eine kosmische Entfernungsleiter zu erdenken, anhand deren Sprossen wir im ganzen Universum exakte Entfernungsbestimmungen vornehmen können, so die Theorie. Astronomen versuchen seit jeher, die Entfernung zwischen der ersten und der zweiten dieser Sprossen zu bestimmen, damit sie die Entfernung für alle weiteren Sprossen leichter bestimmen können. Berechnen wir jedoch eine dieser Distanzen nicht korrekt, so sind alle weiteren Entfernungsbestimmungen ebenfalls falsch, weil ja alle weiteren Leitersprossen von der ersten abhängig sind. Es ist also sehr, sehr wichtig, absolut akkurate und exakte Messergebnisse von Sternen- oder Galaxieentfernungen zu erhalten. Doch fühlt sich das alles nicht wie ein Kartenhaus an, das bei einer falschen Entfernungsbestimmung in sich zusammenstürzen könnte? Die kosmische Entfernungsleiter war an ihrem Ganzen abhängig von ein paar Cepheiden, die nah genug waren, um Messungen von Sternenparallaxen durchzuführen. Die Dinge wurden effizienter und einfacher, als die Menschheit Teleskope ins Weltall schickte, die über den Unschärfeeffekt der Atmosphäre hinaus noch bessere Entfernungsbestimmungen vornehmen konnten. Hier haben Teleskope wie Hubble oder der Hipparcos-Satellit der ESA sehr gute Arbeit geleistet. Letzterer bestimmte sogar die Bewegung von bis zu 100.000 Sternen in unserer lokalen Region der Milchstraße. Anders gesagt, Hipparcos führte eine Art Massenparallaxe bei 100.000 Sternen durch. Damit die kosmische Entfernungsleiter jedoch akkurat und fehlerfrei ist, müssten wir ihre erste Stufe bestimmen und noch mehr Cepheid-Parallaxen in noch größerer Entfernung zu uns messen. Und hier kommen wir zu einer weiteren Satellitenmission, die genau das für uns erledigt hat. ESAs Gaia-Mission. Sie wurde in einem Orbit hinter dem Mond geparkt, scannte den Himmel Jahr für Jahr und maß die Struktur und Bewegung eines großen Teils der Milchstraßengalaxie. Gaia erstellt auf diese Weise den bis heute exaktesten Katalog an Sternenparallaxmessungen. Diese sind für nahe und helle Sterne 200 Mal präziser als alle Messungen vorher. Diese ultragenauen Messungen erlaubten den Astronomen, bereits geschehene andere Messungen zu eichen, was in der Folge eine Rekalibration der Supernovae des Typus 1a ermöglichte. Adam Rees und sein Team erhielten also sowohl durch die Standardkerze der Supernovae des Typus 1a als auch durch die Betrachtung der sehr genauen Messungen der Cepheidenparallaxen eine Hubble-Konstante von etwa 73 km pro Sekunde pro Megaparsec. Dieser Wert wurde demnach durch voneinander abhängige Methoden entwickelt und konnte seither mehrfach bestätigt werden, obgleich andere Messungen den Wert von 73 km pro Sekunde pro Megaparsec mal geringfügig über- oder unterboten. Weil Supernovae des Typus 1a und die Cepheidenparallaxen jedoch so exakt gemessen wurden und sich die Ergebnisse so stark ähneln, sprechen wir dabei ab sofort für dieses Video von der Supernova-Cepheiden-Gruppe oder von den Ergebnissen von Adam Rees. Wo also steckt die Krise, von der wir die ganze Zeit sprechen? Wenn Rees und Konsorten doch so exakt maßen, wieso das Drama um die Expansionsrate des Universums? Nun, um eine Messung dieser Größenordnung und Tragweite verifizieren zu können, nimmt man in der Wissenschaft gerne eine zweite, davon unabhängige Methode zur Hilfe. Die Methode des SHOES-Projektes maß die Entfernung der Galaxien bis zu 2 Milliarden Lichtjahre von der Milchstraße entfernt, weshalb diese Methode eher eine Messung der gegenwärtigen Expansionsgeschwindigkeit darstellt. Das Wort gegenwärtig ist dabei sehr wichtig, denn es gibt noch eine andere Methode, die einen ganz anderen Ansatz wählt. Was wäre, wenn man die Expansionsrate des Universums nach dem Urknall, also der Geburt des Kosmos oder des frühen Universums, messen könnte? Auf diese Weise könnte man doch ebenfalls die gegenwärtige Expansionsrate herausfinden, da sie derjenigen ähneln sollte, die die Supernova-Forscher unter Adam Rees herausgefunden haben. Sonst gibt es entweder eine Ungereimtheit mit der Supernova-Methode und ihren Ergebnissen, oder das würde bedeuten, dass unser Verständnis der Entwicklung vom Universum komplett falsch wäre. Und schon mal ein kleiner Spoiler. Es gibt ein Problem. Denn die beiden Messungen der Supernova-Cepheiden-Methode und jener, mit der wir uns jetzt beschäftigen, passen vorne und hinten nicht zusammen. Die Gruppe von Astronomen unter Adam Rees ermittelte ihr Ergebnis von 73,5 km pro Sekunde pro Megaparsec mittels der Beobachtung von Supernovae des Typus 1a. Doch wie wir schon festgestellt haben, braucht es eine Alternative, von diesem Weg unabhängige Methode, das Ergebnis herauszufinden. Man muss sich die älteste Strahlung des Universums anschauen, die aus Mikrowellen bestehende kosmische Hintergrundstrahlung, im Englischen CMB für Cosmic Microwave Background. Diese Abkürzung wollen wir für das ganze Video benutzen. Für die Erforschung der Expansionsgeschwindigkeit mittels des CMBs gibt es einen guten Grund. Sie ist nach Ansicht vieler Astronomen verlässlicher als die bereits angesprochenen Cepheidenparallaxen und Supernovae, denn als Grundlage nimmt sie nicht nur die Distanz von 2 Milliarden Lichtjahren, sondern das ganze Universum in seiner Frühphase. Doch was ist das CMB und wieso brauchen es die Wissenschaftler für ihre Zwecke? Da wir uns auf diesem Kanal schon oft mit dieser Strahlung auseinandergesetzt haben, hier die kurze Version. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist ein Überbleibsel aus der initialen, heißdichten Phase des Universums und wurde ca. 300.000 bis 400.000 Jahre nach dem Urknall freigelassen, nachdem das Universum schließlich abkühlte und Strahlung sowie Materie voneinander getrennt wurden. Kurz, der Kosmos wurde transparent für Strahlung, welche nun von der Materie losgelöst war. Man spricht hier auch von Entkopplung, weil beide sich voneinander lösten. Wir können diese Strahlung auch heute noch sehen, gestreckt auf das 1100-fache durch eine nahezu 14 Milliarden Jahre währende Reise durch ein stetig wachsendes Universum. Da sich die kosmische Hintergrundstrahlung heutzutage auf sehr kaltem Niveau und mit nur sehr geringen Temperaturunterschieden abspielt, braucht es auch einen Satelliten, dessen Messinstrumente fein genug sind, diese Mikrounterschiede zu finden. Ein solches Instrument finden wir in Planck. Der Satellit war ein Projekt der ESA und observierte das Universum in Wellenlängen von 0,3 bis 11 mm, welches vom Infraroten über die Mikrowellen bis hin zur hochfrequenten Radiostrahlung reicht. Die Hauptmission des Satelliten war es, den CMB allgemein zu untersuchen. Das Bild, das Planck von der Hintergrundstrahlung machte, ist ein sehr bekanntes. Es repräsentiert den Zustand des Universums zu dem Punkt, als Strahlung und Materie sich voneinander lösten. Es repräsentiert das frühestmögliche Bild des Universums, welches wir bekommen können, denn vor der Entkopplung von Strahlung und Materie war das Universum für jegliche Arten von Licht undurchlässig. Informationen aus dieser Zeit können nicht zu uns gelangen, weil sie durch die heißdichte Suppe des jungen Universums aufgehalten wurde. Auf dem Bild zu sehen sind Flecken, die feinste Temperaturunterschiede zeigen und geringen Unterschieden in der Dichte des Universums 400.000 Jahre nach dem Urknall entsprechen. Die blauen Regionen sind um den Faktor 100.000 kühler als die roten Flecken und auch etwas weniger dicht. Die rötlichen Regionen hingegen heißer und dichter. Diese geringen Überschüsse an Dichte bildeten sich dann irgendwann zu weitreichenden Haufen von Galaxien aus, wie man sie im gegenwärtigen Universum beobachtet. Aber wie und was kann uns das CMB über die Hubble-Konstante verraten? Der Schlüssel zu H0 ist die Größe dieser Flecken. Wir erinnern uns, im Zeitalter vor der Freilassung der kosmischen Hintergrundstrahlung waren Strahlung und Materie noch zusammengefangen. Die Materie wollte, wie sie das auch heute noch tut, unter ihrem eigenen Gewicht kollabieren. Doch die Strahlung generierte einen derart gewaltigen Gegendruck, dass Materie nicht zusammenfallen konnte. Ein ähnliches Spiel zwischen Strahlung und Materie haben wir in jedem Stern des Universums. Während die Materie der Sonne beispielsweise unter ihrem eigenen Gewicht kollabieren würde, hält die durch Kernfusion generierte Strahlungsenergie sie davon ab, indem sie einen ungeheuer riesigen Gegendruck aufbaut, der den Zusammenbruch verhindert. So muss man sich das in etwa für das gesamte frühere Universum von Urknall bis ca. 400.000 Jahre danach vorstellen. Als die Strahlung endlich freigelassen wurde, konnte Materie zu Galaxienhaufen und Sternen zusammenfallen. Die Gravitation siegte und Strahlung verlor dieses Jahrhunderttausende währende Spiel. Doch kehren wir zum frühen, heißdichten und für Licht undurchdringlichen Universum zurück. Die gegensätzlichen Kräfte Gravitation und Strahlung generierten Schwingungen in Form riesiger Schallwellen, die aussahen wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird und dessen Oberfläche zum Kräuseln bringt. Sie werden baryonisch-akustische Oszillationen oder Schwingungen genannt und kamen in allen möglichen Maßstäben vor. Sie rasten maximal 400.000 Jahre lang durch dichte und weniger dichte Regionen des heißdichten Universums. Baryonisch werden sie übrigens deshalb genannt, weil diese Schwingungen nur die sichtbare, sogenannte baryonische Materie betrafen. Ob dunkle Materie davon betroffen war, wissen Kosmologen bis heute nicht. Als die kosmische Hintergrundstrahlung freigelassen wurde, bedeutete das zugleich, dass die Oszillationen komplett aufhörten. Ihr Zustand jedoch war im Moment der Entkopplung, im CMB, eingeprägt, sodass wir mittels diesem einen Blick auf den Moment der Entkopplung werfen können. Wie lange dieser Augenblick dauerte und ob es überall simultan geschah, wissen wir nicht. Sicher ist, dass das CMB uns einen einzigartigen Blick auf einen vielleicht nur kurzen Moment der Zeit gewährt, die nur 300.000 bis 400.000 Jahre nach dem Urknall herrschte. Diese Schwingungen kann man recht gut mit Hilfe eines sogenannten Leistungs- oder Kräftespektrums darstellen, welches im Wesentlichen die Häufigkeit der Flecken in verschiedenen Größen zeigt. Kurz gesagt stellt dieses Diagramm die Temperaturunterschiede des CMBs dar und wie groß diese am Himmel sind. Der Höhepunkt ist hier beispielsweise eine Schwingung bzw. eine Schallwelle, die einer Breite von 1 Grad am Himmel entspricht, wenn man diesen in 360 Grad aufteilen würde. Das bedeutet, dass diese Schwingung nur einmal in dieser Region geschehen ist. Wenn wir dann beispielsweise einen anderen Punkt in einem Diagrammtal nehmen, befand sich hier das Masse-Strahlungsgemisch im Moment der Entkopplung gerade in der Kontraktion. Auf dem zweiten Wellenkamm bzw. der zweiten Schallwelle hätten wir dann die zweite Schwingung, gefolgt von einer weiteren Kontraktion und so weiter. Die unterschiedlichen Positionen der einzelnen Punkte auf dem Graphen zeigen uns demnach an, welche Schwingungen gerade an ihrem Höhepunkt oder im Tiefpunkt im Moment der Entkopplung angelangt waren. Dies wiederum hängt nicht nur von der Dichte und vom Energiegehalt des Materie-Strahlungsgemischs zusammen, sondern auch noch mit jenem Faktor, den die Astronomen versuchen zu entschlüsseln, mit der Expansionsrate des Universums in diesem frühen Zeitalter seiner Existenz. Um es anders auszudrücken, die Ringmuster sind die Fossilien der Schwingungen vor der Entkopplung von Materie und Strahlung, als das Universum noch mit heißem, dichtem Plasma durchzogen war. Diese Wellen kommen nun in quasi gefrorenen Zustand daher und beschreiben die Verteilung der Galaxien im Universum. Das Aussehen unseres gesamten Kosmos hängt von diesen urzeitlichen Schallwellen ab. Hier soll auch kurz der Name Wendy Friedman fallen. Die renommierte Astronomin an der Carnegie Institution in Washington DC in den USA ist für viele der Messungen und der Zuhilfenahme der kosmischen Hintergrundstrahlung zuständig. Sie wird uns am Ende dieser Dokumentation noch einmal begegnen. Und jetzt haltet euch fest, wenn sich die Krise in ihren vollen Zügen entfaltet. Mithilfe der fossilierten Oszillationen in der kosmischen Hintergrundstrahlung konnten Astronomen herausfinden, dass die Hubble-Konstante einen Wert von 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec hatte. Zwar konnten Astronomen mithilfe der Analyse des CMBs ein Stück weit interpretieren, was in den ersten 400.000 Jahren nach dem Urknall geschah, doch sie stießen eben auch auf den genannten Wert von 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec und stürzten damit die gesamte Kosmologie in eine Krise. Der gefundene Wert entsprach so gar nicht den Vorstellungen der Forschenden und man fragte sich, woher die Diskrepanz zwischen Adam Rees Supernova-Team, den 73,5 km pro Sekunde pro Megaparsec und der Messung der Planck-Wissenschaftler kam. Sollte das etwa bedeuten, dass ein Stück im Puzzle der Kosmologie fehlte? Oder war und ist das Universum einfach so, dass man mit unterschiedlichen Methoden zur Entfernungsbestimmung auch unterschiedliche Werte erhielt? Und da ist sie, die Krise der Kosmologie. Willkommen im Bereich der Ungewissheit. Die Krise der Kosmologie ist kein Drama einer menschlichen Gesellschaft. Vielmehr ist sie ein wissenschaftlicher Ideenwettstreit, wie es ihn in der Geschichte unserer Gattung nicht nur einmal gab. Nur geht es in diesem Wettstreit um nichts Geringeres als die Frage, wie wir unser Universum wahrnehmen und ob die Annahmen, die wir von unserem Kosmos haben, richtig oder von falschen Mutmaßungen geprägt sind. Für den Rest des Videos wollen wir der Einfachheit halber von der Supernova- und der Planck-Gruppe sprechen, da beide Seiten nicht nur unterschiedliche Herangehensweisen an die Entfernungsbestimmung, sondern schließlich auch zwei unterschiedliche Ergebnisse verkörpern. Mit der Entdeckung der Standardkerze der Supernova des Typs 1a realisierten die Astronomen, dass sich das Universum beschleunigt ausdehnte. Auf diese Weise wurde allerdings auch ein weiteres Phänomen mitentdeckt. dunkle Energie, die umso stärker anwächst, je weiter das Universum sich ausdehnt. Und nur mal so am Rande erwähnt, diese Energie selbst hält vermutlich unglaublich tiefgehende Hinweise auf die Fundamente des Kosmos und der Realität. Mit der aus der Expansion des Universums abgeleiteten dunklen Energie war es auf einmal sehr wichtig, die Beobachtungen zu perfektionieren und die Rate der Ausdehnung zu präzisieren, sowohl um die Existenz der dunklen Energie zu beweisen, als auch ihre Natur zu verstehen. Und das ist genau der Punkt, an dem sich unsere Geschichte der Beschäftigung mit der Ausdehnung des Universums aufspaltet. Allgemein gesprochen gibt es zwei verschiedene Wege, diese Messungen zu verbessern. Eine davon ist die Methode mit den Supernovae des Typus 1a noch genauer zu beobachten und die daraus abgeleiteten Entfernungsbestimmungen zu verfeinern, so dass man den bestimmten Wert von 73,5 oder wie jetzt bei der Sternenparallaxe von Adam Rees von 73 km pro Sekunde pro Megaparsec verfeinert. Der andere Weg wäre, einen noch detaillierteren Blick auf die Planck-Messungen zu werfen und die kosmische Hintergrundstrahlung noch genauer zu untersuchen. Stellen wir uns einmal mehr die Supernova-Methode als eine Art kosmische Entfernungsleiter vor. Sie wäre auf dieser eine sehr weite Sprosse. Würde nun irgendeine Sprosse unter dieser einbrechen oder kaputt gehen, wenn man etwa eine falsche Entfernungsbestimmung vornimmt oder die Methode versagt, müsste demzufolge das ganze Modell unbrauchbar werden. Für die kosmische Hintergrundstrahlung wäre es jedoch eher so, als würde man in die weite Vergangenheit des Universums blicken, da sie aus einer Zeit stammt, in der das Universum nicht mal 1 Million Jahre alt war. Der gravierende Unterschied zwischen diesen Methoden ist jedoch die Zeit, aus der diese Messdaten stammen. Die Messdaten der Planck-Unterstützer sind 13,7 Milliarden Jahre alt, also so alt wie unser Universum, während die Beobachtungsdaten der Supernova-Astronomen Objekte verschiedenen Alters mit Hilfe des Phänomens der Standardkerze sowie der Rotverschiebung beobachten. Eine Galaxie, die 3 Milliarden Megaparsec entfernt ist, hat ein Alter von 9,9 Milliarden Jahren, eine weniger weit entfernte, ein jüngeres Alter und so weiter. Die Hubble-Krise beschreibt also den Messunterschied, der aus den Beobachtungen dieser zwei Astronomengruppen hervorgeht. Erklärungsansätze dafür gibt es auch schon. Eine mögliche Erklärung ist, dass die kosmische Hintergrundstrahlung des Planck-Satelliten eine Strahlung abbildete, die so alt wie das Universum selbst ist und sich die Eigenschaften der dunklen Materie bzw. der dunklen Energie über die Zeit hinweg geändert haben könnten, sodass die Beobachtungen der Supernova-Fraktion zwangsläufig von denen der Planck-Leute abweichen müssen. Die Hubble-Konstante des Planck-Teams nimmt an, dass dunkle Energie eine gleiche Dichte für das gesamte Alter des Universums besitzt, was auch das wäre, was man vom einfachsten Modell dieser ominösen Energie erwarten würde. Doch wenn dunkle Energie sich über die Zeit hinweg, also vom Auftreten der kosmischen Hintergrundstrahlung von vor 13,7 Milliarden Jahren bis hin zu den Beobachtungen der Supernovae des Typus 1a verändert hat, dann könnte sich demzufolge auch etwas bei der Expansionsgeschwindigkeit des Universums getan haben. Dazu muss allerdings noch kurz gesagt werden, dass die Werte sowohl der Supernova als auch der Planck-Fraktion sehr präzise sind und dutzende Male auf Fehler hin untersucht wurden, wiederholt wurden und so weiter, weshalb der eine Wert genauso richtig ist wie der andere. Die unterschiedlichen Messungen könnten ebenfalls den Unterschied der Methoden von Planck- und Supernova-Gruppe erklären und sie könnten bedeuten, dass dunkle Energie noch merkwürdiger ist, als wir bislang dachten. Eine solche Entdeckung könnte in ihrer Bedeutung für unser Verständnis vom Universum und unsere Existenz in ihm gar nicht überbewertet werden. Ihr seht, dass es gar nicht so einfach ist herauszufinden, ob sich die eine oder die andere Messung bewahrheitet hat oder ob die Unterschiede der beiden Observationen einfach Realität sind und keine Beobachtungsfehler oder Messfehler sind. Die meisten Wissenschaftler sind der Meinung, dass es unbekannte Fehler gäbe, die entweder die eine oder andere Seite beeinflussen. Die kosmische Entfernungsleiter, die wir vor ein paar Minuten noch zur Erklärung der Ergebnisse der Supernova-Gruppe benutzten, könnte an der einen oder anderen Stelle kaputt sein. Die Supernova-Standardkerzen basieren immerhin auf Entfernungen der Cepheid-Messung in Galaxien, wo sowohl diese Sterne als auch die Supernovae beobachtet wurden. Diese weit entfernten Cepheiden werden grundlegenderweise auf Basis von Cepheiden der Milchstraße gemessen, für welche wir Distanzen durch eine Methode erhalten, die wesentlich zuverlässiger ist als andere Messarten. Und trotz sehr genauer Messungen durch den Gaia-Satelliten, wir erinnern uns, dass dessen Genauigkeit 200-fach über der von menschlichen Messungen lag, trotz dieser Messungen veränderte sich die Hubble-Konstante nicht und blieb gleich. Was auch immer die Wissenschaftler in den jeweiligen Lagern zu unternehmen scheinen, H0 bleibt nach der Supernova-Cepheiden-Methode 73,5 km pro Sekunde pro Megaparsec und 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec nach der Planck-Methode. Bevor wir jedoch auf und ab hüpfen und völlig aufgeregt von einer neu entdeckten Physik reden können, die den Unterschied zwischen den Ergebnissen der Supernova-Cepheiden-Astronomen und den Planck-Leuten erklären würde, müssen wir uns daran erinnern, dass wahre Wissenschaftler einen kühlen Kopf bewahren und sich selten mit etwas zufrieden geben, das herausgefunden wurde. Deshalb beenden wir unser Video hier noch lange nicht. Wahre Wissenschaftler entwerfen neue Möglichkeiten, bestehende Fragen zu lösen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich dem Supernova und dem Planck-Lager andere Forscherteams zusammenfanden, die andere Messmethoden der Suche nach der Hubble-Konstante hinzufügten. Um die soll es jetzt gehen. Und auch um die Frage, inwieweit diese an der Lösung der Krise der Kosmologie beteiligt sein können oder ob sie den Streit nicht eher noch vertiefen. Als Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entwickelte, dachte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand, dass sie mit der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie zusammen die Welt der Physik im Sturm erobern würde. Raum und Zeit waren nun relativ und konnten durch die Einwirkung großer Massen verändert werden, während sich die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von diesen als Konstante erweist. Die Relativitätstheorie erklärte nicht nur viel exakter als die Newtonsche Himmelsmechanik bestimmte Vorgänge im Universum, sondern brachte auch eine völlig neue Denkweise mit sich. Eine Theorie, welche die Welt der Physik in ihren Grundfesten erschüttert, will jedoch bewiesen werden. Und so machten sich viele Wissenschaftler daran, die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie unzähligen Stresstests auszusetzen. Nahezu alle Versuche der Forscher, einen Fehler in dieser theoretischen Konstruktion zu finden, scheiterten jedoch daran. Die Theorien erwiesen sich als richtig und beschrieben das Universum und viele physikalische Phänomene so exakt wie kaum etwas anderes zuvor. Eine der Voraussagen der allgemeinen Relativitätstheorie war gewaltig. Sie besagte, dass die Bahn des Lichtes sich durch die Einwirkung größerer Massen verändern könne. Forscher waren also auf der Suche nach der sogenannten Gravitationslinse bzw. der Lichtablenkung. Unter ihnen auch der Astrophysiker Arthur Eddington, der versuchte, die allgemeine Relativitätstheorie zu bestätigen. Er unternahm im Mai 1919 eine Reise nach Westafrika, um dort eine Sonnenfinsternis zu beobachten, was ihn ermöglichte, Sterne in der Sonnenumgebung zu fotografieren. Diese Sterne lagen praktisch alle in der gleichen Blickrichtung wie die Sonne und wurden von ihr normalerweise überstrahlt, sodass sie nicht beobachtbar waren, denn nachts kann man ja nur jene Sterne beobachten, die auf der sonnenabgewandten Seite der Erdoberfläche liegen. Eine Sonnenfinsternis bot also Gelegenheit, Himmelsobjekte zu observieren, die unter normalen Umständen nicht gesehen werden konnten. Doch warum tat Eddington dies? Er wollte die Aussage Einsteins, dass die Bahn des Lichtes von größeren Massen abgelenkt werden konnte, überprüfen lassen. Die Sterne, die Eddington beobachten würde, sollten also nicht an ihrer ursprünglichen Position, sondern lichtverschoben stehen. Und siehe da, der Astrophysiker beobachtete, wie die Sterne ihre Position zu verändern schienen. Das Licht dieser Objekte wurde durch das Gravitationsfeld der Sonne abgelenkt, sodass sie scheinbar etwas weiter von der Sonne entfernt standen. Damit gelang Eddington die erste experimentelle Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie. Die Wissenschaft dahinter ließ sich auf dem Blatt recht einfach, weshalb wir es dabei auch belassen wollen. Ein massereicher Körper wie unsere Sonne krümmt den Raum, sodass Lichtstrahlen nicht geradlinig an dieser Masse vorbei, sondern abgelenkt werden, wie bei einer Linse aus Glas. Das führte zu dem Namen Gravitationslinse, denn der Effekt ist ähnlich zu dem eines Glases. Gravitationslinsen in diesem Sinne können alle massereichen Himmelskörper im Universum sein. Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen oder schwarze Löcher sind nur ein paar der Himmelsobjekte, die genügend Masse besitzen, um den Raum stark zu krümmen. Dabei ist es möglich, dass das Licht von Objekten, die von uns aus gesehen hinter anderen Himmelsobjekten liegen, durch die Lichtablenkung mehrfach erscheinen, da das Licht ja nicht nur einen Weg nimmt, sondern aus unterschiedlichen Winkeln auf den Beobachter trifft. Auf Basis dieser Verzerrung lässt sich etwa sagen, welchen Umweg bestimmte Lichtstrahlen machen mussten und wie weit sie von uns weg sind. Mithilfe der Gravitationslinse lassen sich weit entfernte Quellen beobachten. Forscher nutzten diesen Effekt jedoch vor gar nicht allzu langer Zeit, um die Hubble-Konstante zu bestimmen. Sie beobachteten das Licht einer Quellgalaxie, welches durch eine davorliegende Galaxie abgelenkt wird, sodass sich mehrere Abbilder der Quelle ergeben. Ändert sich nun die Helligkeit der Quellgalaxie, macht sich dies zu unterschiedlichen Zeiten in den verschiedenen Abbildern der Galaxie bemerkbar. Aus dem Zeitunterschied, den die verschiedenen Abbilder benötigen, um ihre Helligkeit zu ändern, lässt sich die absolute Entfernung zu diesen Himmelsobjekten berechnen. Aus der ermittelten Entfernung und der Rotverschiebung als Maß für die Geschwindigkeit, mit der sich Objekte von uns beschleunigt wegbewegen, lässt sich so die Expansionsrate des Universums bestimmen. So ergab die Auswertung verschiedener Bilder des Hubble-Teleskops am 22. November 2016 etwa eine Hubble-Konstant von etwa 71,9 km pro Sekunde pro Megaparsec. 3 Jahre später führten Forscher im September 2019 eine Analyse von 3 durch Gravitationslinsen beobachteten Quasaren und deren zeitverschobenen Ankunft ihres Lichtes auf der Erde durch. Mithilfe von erdbasierten Optiken und dem Hubble-Teleskop ermittelten sie eine Konstante von 76,8 km pro Sekunde pro Megaparsec. Nur 3 Monate später errechnete eine andere Gruppe eine Konstante von 74,2 km pro Sekunde pro Megaparsec, mithilfe eines einzigen Quasars. Das Licht von ganzen 8 durch Gravitationslinsen verschobenen Galaxien wurde dann im November 2020 untersucht und festgestellt, dass H0 einen Wert von 71,8 km pro Sekunde pro Megaparsec besitzt. Alle errechneten Werte lagen über 70 und damit in der Nähe der Supernova-Cepheiden-Methode. Das dieser Methode am nächsten liegende Ergebnis beträgt 74,2 km pro Sekunde pro Megaparsec und wurde von jener Gruppe festgehalten, die einen einzigen Quasar im Jahr 2019 untersuchten. Der Wert liegt nur 0,7 km pro Sekunde pro Megaparsec oberhalb der Gruppe von Adam Ries. Zwar sind alle Werte recht nah beieinander liegend und bewegen sich tendenziell in eine bestimmte Richtung, doch sind die Unterschiede innerhalb der Gravitationslinsenmethode noch zu stark, um sich auf einen Wert einigen zu können. Womit dies zusammenhängt, lässt sich nur schwer sagen. Vielleicht sind die benutzten Instrumente nicht exakt genug. Vielleicht ist auch die Methode noch zu unsicher, als dass man durch sie eine verlässliche Angabe zu H0 erhalten könnte. Die Nähe zum Ergebnis der Supernova-Cepheiden-Gruppe hängt wohl damit zusammen, dass man die Rotverschiebung benutzte, die man den Abbildern der Quellgalaxien oder Quellquasaren entnehmen konnte. Weil alle Werte dieser Gruppe jedoch sehr hohe H0-Werte besitzen, dem wir das aktuellste Ergebnis von 74,27 km pro Sekunde pro Megaparsec. Spannend ist jedoch zu sehen, wie eine von den anderen beiden Methoden recht unabhängige Untersuchung zu den fast gleichen Ergebnissen kam wie jene Methode, die bislang das obere Ende der Hubble-Konstante markiert. Und ebenfalls existiert anscheinend ein Bereich, den H0 nur selten über- oder unterschreitet. Deshalb stellt sich hier die Frage, warum existieren zwischen den verschiedenen Messungen so große Unterschiede? Und könnte es sein, dass die Expansion des Universums zu Beginn langsamer war und sich über die Jahrmilliarden hinweg steigerte? Betrachten wir kurz, was und wie die Supernova-Cepheiden-Gruppe und die Gravitationslinse untersuchten, sehen wir, dass die Messungen alle im sogenannten späten Universum stattfanden. Dazu gleich mehr. Die Planck-Leute hingegen untersuchten die kosmische Hintergrundstrahlung des frühen Kosmos. Damit ergibt sich eine Diskrepanz aus Methoden, die eher für das späte oder für das frühe Universum benutzt werden können. Deshalb wollen wir uns jetzt erst einmal kurz das frühe und das späte Universum anschauen und uns anschauen, mit welchen anderen astronomischen Instrumenten die Methode der Wissenschaftler auf der Jagd nach der Hubble-Konstante sind. Und damit gebe ich wieder ab an Iggy. Das frühe Universum nochmal in der Kurzwiederholung. Nach dem Urknall waren Strahlung und Materie zusammen. Nach dem Moment der Entkopplung konnte Strahlung frei durch das Universum reisen. Der Moment der Entwirrung von Strahlung und Materie ist in der kosmischen Hintergrundstrahlung zu sehen, die einen Fingerabdruck des Universums genau zu jenem Zeitpunkt 300.000 bis 400.000 Jahre nach dem Urknall repräsentiert. Das sogenannte späte Universum bezeichnet hingegen das All in dem Zustand, in dem wir es bereits kennen. Ein unendlich erscheinender riesiger Raum, übersät mit Galaxien, Sternen, Staub und Gas, in dem die Sterneninseln voneinander jedoch Milliarden von Lichtjahren entfernt sein können, weil sich der späte Kosmos bereits stark ausgedehnt hat und wir nicht einmal das komplette All jenseits der Kognitionsgrenze sehen können, weil das Licht uns aus diesen Regionen noch nicht erreicht hat. Das Universum dehnt sich, wie wir wissen, beschleunigend aus, an den weit entferntesten Stellen sogar mit Überlichtgeschwindigkeit. Galaxien, die sich schneller als das Licht von uns wegbewegen, können von uns schlichtweg nicht mehr beobachtet werden, weil deren Licht uns nicht mehr erreicht. Grund dafür ist die Expansion des Universums, die umso größer ist, je weiter Galaxien von uns entfernt sind. Und irgendwann ist die Expansionsrate, wenn wir jetzt eine bestimmte Distanz im Universum überschreiten, so groß, dass sich das Universum von uns aus gesehen an dieser Stelle mit Überlichtgeschwindigkeit ausdehnt. Die Ursache für diese im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbare Größe des Kosmos liegt in der Expansionsrate, jener Hubble-Konstante, die manchen Forschern schlaflose Nächte kostet. Sie ist die Ursache für das Aussehen des Universums, für dessen Gestalt und Eigenschaften und wahrscheinlich auch für unsere eigene Existenz. Hätte sich das Universum nicht so schnell ausgedehnt, hätte sich die Materie in ihm vermutlich stark zusammengeklumpt und es wäre nicht einmal zur Bildung von Galaxien gekommen. Und aus der Suche nach der exakten Ausdehnungsrate des Universums ergab sich schließlich die Krise der Kosmologie, die nicht nur eine Suche nach irgendeiner Expansionsrate ist, sondern auch nach dem Schlüssel zur Gestalt des Universums. Und weil sich Forscher sowohl mit dem frühen als auch dem späten Universum schon sehr intensiv und lange beschäftigten, gibt es auch eine Vielzahl von Möglichkeiten, nach diesem Schlüssel zu suchen. Supernova-Cepheiden, Planck und Gravitationslinse sind nur drei Methoden, das zu tun. Man kann die unterschiedlichen Messmethoden auch in folgende Kategorien einsortieren. Jene Methoden, die das frühe Universum in der kosmischen Hintergrundstrahlung involvieren, dann die Standardkerzen und andere von diesen beiden unabhängige Messmethoden. Diese verschiedenen Verfahrensweisen wurden in einer Grafik zusammengefasst, mit der wir uns jetzt näher befassen werden. Wir sehen hier alle relevanten Messungen der Hubble-Konstante seit 2001 markiert. WMAP, Planck und andere Satelliten, die das frühe Universum untersuchten, zeigen alle ein ähnliches Bild und liefern die rot markierten Werte der Hubble-Konstante, die sich alle in Nähe von 66 bis 70 km pro Sekunde pro Megaparsec bewegen und die mit der 2018er Messung des Planck-Satelliten auf 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec festgelegt wurden. Schwarz stellt Messungen mit Hilfe von Standardkerzen wie Supernovae oder Cepheiden dar, während Blau andere Methoden wie Gravitationslinsen verwenden. Nur Schwarz und Blau beschäftigen sich mit dem späten Universum, Rot mit dem frühen Kosmos. Während das Hubble-Teleskop unter der Benutzung von Wendy Friedman bereits 2001 auf einen Wert von ca. 72 km pro Sekunde pro Megaparsec kam und in der Folge die mit schwarz markierten Messungen mit der Hilfe von Standardkerzen etwa alle um den gleichen Wert herum gruppiert werden können, ergeben sich bei den von Standardkerzen und dem frühen Universum unabhängigen Methoden völlig andere Werte, deren Abweichungen zum Teil ziemlich groß sind. Die Ergebnisse dieser Berechnungen lassen sich, wie wir bereits bei den Gravitationslinsen festgestellt haben, zwar tendenziell den Supernova-Leuten zuordnen, weichen aber insgesamt recht stark ab und können als Ausreißer beschrieben werden. Die rot markierten Messungen sind schließlich jedoch jene, die die Krise der Kosmologie heraufbeschwörten, denn sie repräsentieren das frühe Universum und aus irgendeinem Grund scheinen genau diese Messungen am krassesten von den schwarzen Standardkerzenberechnungen und den blauen von den beiden anderen unabhängigen Methoden abzuweichen. Schauen wir uns deshalb mal an, wie genau die lila markierten Messungen zustande kamen. Mitte 2006 ermittelte das Chandra-Röntgen-Teleskop einen von den anderen drei Methoden unabhängigen Wert für die Hubble-Konstante. Bei dem Teleskop handelt es sich um einen Satelliten, der am 23. Juli 1999 von der NASA mit dem Space Shuttle Columbia unter dem Missionsnamen STS-93 in eine Erdumlaufbahn gebracht wurde. Das Teleskop ist benannt nach dem Astronomen Subramanian Chandrasekhar, einem US-amerikanischen Astrophysiker und Nobelpreisträger indischer Herkunft, der sich unter anderem sehr intensiv mit Sternen und ihrem Ende auseinandersetzte. Das Teleskop wurde auf einer stark exzentrischen Umlaufbahn ausgesetzt, die über dem sogenannten Strahlungsgürtel der Erde liegt, sodass Teilchen des Sonnenwindes und der kosmischen Strahlung die Messungen nicht beeinflussen können. Mit Chandra lassen sich Aufnahmen im Röntgenbereich des elektromagnetischen Spektrums anfertigen. Dabei handelt es sich um einen Bereich der Strahlung, die deutlich kurzwelliger und energiereicher ist als beispielsweise sichtbares Licht, Mikrowellen oder Infrarotstrahlung. Röntgenstrahlung ist dabei so stark, dass sie, wenn sie ungehindert auf organische Materie trifft, diese ionisieren und zerstören kann. Am 8. August 2006 gab die NASA im Rahmen einiger Beobachtungen des Teleskops bekannt, dass die Hubble-Konstante mit dem Satelliten vermessen wurde. Dabei wurden Röntgenaufnahmen des Teleskops mit Beobachtungen anderer Teleskope im Radiowellenbereich kombiniert und die Distanz von 38 Galaxienhaufen ermittelt. Bei Galaxienhaufen handelt es sich, wie der Name schon sagt, um gravitativ zusammenhängende Haufen von Galaxien. Unsere Milchstraße ist beispielsweise in einem Galaxienhaufen, den wir gemeinhin als lokale Gruppe bezeichnen. Die Entfernungen zu diesen unterschiedlichen Galaxienhaufen lagen zwischen 1,4 und 9,3 Milliarden Lichtjahren von der Erde. Die Ergebnisse der Röntgen- und Radioobservationen basierten dabei nicht auf den Berechnungen von Standardkerzen, wie sie die Supernova-Gruppe durchführte, und ist auch wegen der beobachteten Galaxienhaufen nicht in der gleichen Kategorie anzusiedeln wie die Beobachtungen des Planck-Teams oder der Gravitationslinsengruppe. Die Ermittlung von H0 durch Galaxienhaufen war komplett neu. Doch wir können Chandra und die Radioteleskope eindeutig im Bereich der Observationen des späten Universums ansiedeln, da sich Galaxienhaufen erst viele Milliarden Jahre nach dem Urknall gebildet haben. Eine andere Verfahrensweise verwendeten die Astronomen unter dem leitenden Wissenschaftler Massimiliano Bonamente, 2006 Angestellter der Universität von Alabama und mittlerweile dortiger Professor für Astrophysik und Astronomie. Für die Bestimmung von H0 nutzten Bonamente und sein Team ein Phänomen, das in der Astronomie als der Sunyaev-Zeldovich-Effekt bekannt ist, benannt nach Ali Sunyaev, Professor für Informatik und Direktor am Institut für angewandte Informatik des Karlsruher Instituts für Technologie, und nach Jakov Borisov Zeldovich, einem sowjetischen Physiker. Der Effekt beschreibt, wie Photonen aus der kosmischen Hintergrundstrahlung mit heißen Elektronen interagieren, die sich im intergalaktischen Medium von Galaxienhaufen befinden, also sozusagen Elektronen, die zwischen den Galaxien in diesen Galaxienhaufen umherschwirren. Die Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung nehmen durch diese Interaktion Energie auf und verzerren damit das permanente Signal der kosmischen Hintergrundstrahlung in der Richtung, in der die Galaxienhaufen liegen. Die Größe dieser Störung hängt von der Dichte und der Temperatur der heißen Elektronen und den Ausmaßen der jeweiligen Galaxienhaufen ab. Da Bonamente und sein Team Galaxienhaufen in Entfernungen von 1,4 bis 9,3 Milliarden Lichtjahren zur Beobachtung auswählten, sammelten sie damit auch sehr unterschiedliche Verzerrungsgrößen, die durch die Elektronen des intergalaktischen Mediums des jeweiligen Haufens hervorgerufen wurden. Mithilfe von Chandra wurden nun die Röntgenemissionen gemessen, welche von der Interaktion von Elektronen und Protonen hervorgerufen wurden. So gelang es den Wissenschaftlern, recht einheitliche und für diese Beobachtungsmethode passende Entfernungsgeschwindigkeiten für die verschiedenen Galaxiengruppen zu bestimmen. Der Vorteil liegt dabei klar auf der Hand. Da sowohl relativ nahe als auch sehr weit entfernte Galaxienhaufen beobachtet wurden, hatte man, nicht wie ausschließlich bei der Supernova-Gruppe, mit ihren recht nahen Messungen, eine hohe Bandbreite an Distanzen und Verzerrungsgrößen der kosmischen Hintergrundstrahlung zur Verfügung. Dabei half den Wissenschaftlern ebenfalls, dass die kosmische Hintergrundstrahlung nahezu überall im Universum gleich stark ist, weshalb durch den Sunyaev-Zeldovich-Effekt hervorgerufene Verzerrungen in Kombination mit der Entfernung und der Größe der Galaxienhaufen sehr gute und äußerst präzise Werte liefern. Doch kehren wir einmal mehr zu der Übersicht über die gemessenen Werte der Hubble-Konstante zurück. Das Ergebnis von Bonamentes Gruppe ist hier bereits ein sehr früher Ausreißer nach oben. Sie ermittelten einen Wert von 77 km pro Sekunde pro Megaparsec, eine Zahl, die deutlich über dem Ergebnis der Planck-Gruppe von 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec lag und sich eher in Richtung der Supernova Cepheiden-Leute mit ihrem Resultat von 73,5 km pro Sekunde pro Megaparsec geht. Da der Wert jedoch bislang der höchste nach dem Jahr 2000 ist, wollen wir ihn als separates Ergebnis einer Methode betrachten, die unabhängig von anderen bestehen kann. Etwa ab 2021 gibt es viele neue Messungen, die nach und nach alle in Richtung der 72 oder 73 km pro Sekunde pro Megaparsec tendieren. Die blauen Eintragungen weichen immer noch stark voneinander ab, wobei sich ein Großteil davon in der Nähe der Standardkerzenmessung der schwarzen Werte zu gruppieren scheinen. Obgleich auch eine Messung in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 aus dem Bereich des frühen Universums mit einem Wert in Richtung von Supernova Cepheiden zu gehen scheint, handelt es sich hierbei um eine Ausnahme, da die meisten Messungen Plancks die 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec favorisieren. Nehmen wir alle vier Werte und berechnen ihren Durchschnitt, ergibt sich eine Hubble-Konstante von 73,02 km pro Sekunde pro Megaparsec. Ein Wert, der eindeutig die Ergebnisse der Supernova-Cepheiden-Messung und der Gravitationslinsen beschreibt. Weniger aber die Messungen der Planck- und Galaxienhaufengruppen, die mit ihren beiden Werten deutlich darunter oder darüber liegen. Mit nun vier verschiedenen Resultaten und einem Durchschnittsergebnis sollten wir aber jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt sein, um eine abschließende Aussage über Expansionsgeschwindigkeit des Universums und über seine Gestalt zu treffen, oder? Nun, ganz so einfach ist das nicht. Da auch aktuell im Juli 2021 kein eindeutiger Wert der Hubble-Konstante vorhanden ist und nahezu alle aktuellen Messungen zwar einen Trend in eine Richtung, jedoch jedes Mal unterschiedliche Ergebnisse liefern, sind wir weit davon entfernt, eine universelle Hubble-Konstante deklarieren zu können. Was wir machen können, ist, einen Mittelweg zu finden und die Ergebnisse, obgleich sie die Krise der Kosmologie heraufbeschwörten, irgendwie unter einen Hut zu bringen oder zu erkennen, dass unser Universum vielleicht einfach nicht so geordnet ist, wie wir es gerne hätten. Die Menschheit hat in den letzten Jahrhunderten eine gewaltige Wissensdatenbank zu den Naturwissenschaften erschaffen. Ergebnisse, Theorien und Vorstellungen einer Fachrichtung haben die Denkweise in einer anderen beeinflusst, korrigiert oder obsolet gemacht. So war es auch mit der Astronomie. Das Wissen um die Beschaffenheit der Welt und den Geschwindigkeiten in und auf ihr führten dazu, beispielsweise die Lichtgeschwindigkeit als oberste Grenze aller Geschwindigkeiten zu erkennen. Und so ist auch die Krise der Kosmologie ein Punkt, an dem sich die Meinungen der Astronomen teilen. Immerhin ist die Krise weder politisch noch kulturell problematisch oder gar motiviert. Sie zeigt vielmehr auf, wie viel Wissen die Menschheit mittlerweile besitzt und welche Methoden eingesetzt werden können, um so etwas wie die Hubble-Konstante herauszufinden. Sie ist ein Streit unter Wissenschaftlern, der mal heftiger, mal weniger heftig ausgetragen wird. Was wir festhalten können ist, seit dem Urknall vor 13,7 oder 13,8 Milliarden Jahren dehnt sich das Universum aus. Das wissen wir seit 1929, als Hubble entdeckte, dass sich Galaxien von der Milchstraße wegbewegen. Er wurde, wie wir das jetzt schon gesehen haben, zum Entdecker jener Konstante, die nach ihm benannt wurde. Es herrscht jedoch Unklarheit darüber, welchen Wert die Hubble-Konstante genau hat. Die verschiedenen Zahlen, die man im Zuge der Forschung fand, wirken dabei fast schon austauschbar. Doch sie sind es nicht. Jede der unzähligen Messungen wurde nach bestem wissenschaftlichem Wissen und Gewissen durchgeführt und ist in sich genommen sehr präzise. Doch die Vielzahl der Methoden produziert sehr unterschiedliche Ergebnisse. Wie können wir nun die Unterschiede erklären? Liegt dem Ganzen vielleicht doch eine Theorie zugrunde, welche die Krise der Kosmologie aufklärt? Wir gehen für eine mögliche Beantwortung dieser Frage in die Vergangenheit, genauer gesagt ins Jahr 1998. Die Krise der Kosmologie beginnt sich hinter verschlossenen Türen wissenschaftlicher Institutionen zu formieren, In Israel bemerkte die 1969 geborene Astrophysikerin Edith Zehavi zusammen mit ihrem Kollegen Avishai Dekel bei der Untersuchung der Expansionsgeschwindigkeit des Universums eine Anomalie, die unabhängig von den beiden Wissenschaftlern auch von anderen Astronomen bestätigt wurde. Sie gingen davon aus, dass die Milchstraße, Andromeda und eine Vielzahl anderer Galaxien in einer Region des Weltalls liegen, die eine im Vergleich zum gesamten Raum, also zum gesamten Universum, um 20% niedrigere Dichte besitzt. Diese Region sei wie eine Blase von einer Art dichterem Panzer umgeben und daher auch weniger dicht als die restliche intergalaktische Umgebung. Dieser Panzer, der die Blase umgibt, sei kein festes Material, sondern eher eine Zone dichterer Materie, die man in der Astronomie folglich als Hubble Bubble oder Hubble-Blase bezeichnete. Die Hubble-Blase wurde 2007 von Adam Rees aufgegriffen, einem Forscher, den wir schon einmal in Zusammenhang mit den Supernova-Cepheiden-Messungen der Hubble-Konstante begegnet sind. Ihr erinnert euch, er hat den Physik-Nobelpreis 2011 gewonnen. Er widmete sich auch der Hubble-Blase und zusammen mit seinen Kollegen beschreibt er diese im Einklang mit Edith Zehavi als eine Abkehr des lokalen Wertes der Hubble-Konstante von ihrem globalen Durchschnitt, wobei global hier die Gesamtzahl aller Messungen bezeichnet. Im Einklang mit der Theorie von Edith Zehavi und ihren Kolleginnen beschreibt Rees die Hubble-Blase als eine Region niedrigerer Dichte, die sich mehrere hunderte Millionen Lichtjahre ausdehnt. Diese Distanzen sind auf das Gesamtuniversum bezogen relativ kurz, doch reichen die Entfernungen der Galaxien zueinander in unserer lokalen Hubble-Blase laut Zehavi und Rees aus, um die Hubble-Konstante messen zu können. Im Inneren einer solchen Blase würde eine ferne Galaxie sich mit einer höheren Hubble-Konstante wegbewegen als die generelle Expansion des Universums. Galaxien außerhalb der Blase, deren Umgebung insgesamt dichter ist, hätten demnach eine geringere Hubble-Konstante vorzuweisen. Laut eines Aufsatzes des Astronomen Lucas Lombreiser aus dem Jahr 2020 kämen die unterschiedlich gemessenen Werte der Hubble-Konstante, der Supernova-Cepheiden, Planck, Gravitationslinsen und der Galaxienhaufenmethode durch die unterschiedlichen lokalen Expansionsraten zustande, die sich aus der Materie-Dichte-Fluktuation auf großen Distanzen ergeben. Ergibt eine kosmologische, also im gesamten beobachtbaren Universum, geltende Hubble-Konstante von 74,7 km pro Sekunde pro Megaparsec an und meint, dass es hier eine kleine Unsicherheit von plus 5,8 und minus 4,2 km pro Sekunde pro Megaparsec geben würde. Dieser Wert favorisiert eindeutig die nächstgelegene Messung von H0, der Supernova Cepheiden, und der Gravitationslinse, denn er liegt nur 1,2 km pro Sekunde pro Megaparsec über der Supernova-Gruppe und 0,5 km pro Sekunde pro Megaparsec über dem Ergebnis der Gravitationslinsengruppe, dafür aber etwa 9 km pro Sekunde pro Megaparsec über Planck. Kann man also die Hubble-Blase als Erklärung für die unter Astronomen herrschende Uneinigkeit nehmen, oder gibt es noch einen anderen Faktor, der sie auflösen könnte? Im Zwischentitel dieses Kapitels meines Videos habe ich bewusst den zweiten Faktor ausgelassen, der zur Erklärung und vielleicht auch ein bisschen zur Lösung der Krise beitragen könnte. Dieses XYZ genannte Feld ist gar nicht so neu und wir haben es in diesem Video bereits sogar schon einmal erwähnt. Dazu müssen wir die Zusammensetzung des Universums betrachten. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir im Kosmos hauptsächlich Strahlung und Materie. Das sind aber nur zwei Faktoren eines viel größeren Zoos aus Teilchen und Strahlung. Nur etwa schlappe 5% des Universums bestehen aus sogenannter baryonischer Materie, Material, das wir sehen, detektieren und mit dem wir interagieren können. Aus baryonischer Materie sind alle Asteroiden, Sterne, der Staub und das Gas zwischen den Galaxien aufgebaut. Kurz, jegliche uns bekannte Materie steckt in diesen 5%. Eine kleine Zahl, die aber nur scheinbar das ganze Universum ausmacht. Das Wörtchen baryonisch steckt übrigens auch in den baryonisch-akustischen Oszillationen, denn sie betrafen anscheinend nur die leuchtende Materie. Was jedoch ist mit den restlichen 95% des Universums? Bereits der Schweizer Astronom Fritz Zwicky wusste in den 1930er Jahren um diese Form der Materie und untersuchte Galaxien im Koma-Galaxienhaufen, einer rund 300 Millionen Lichtjahre entfernten Ansammlung von über 1000 Galaxien im Sternbild H der Berenike. Zwicky sah sich die Galaxien und ihre Eigenbewegungen an. Er beobachtete, dass die Galaxien sehr schnell waren. Viel zu schnell, als dass sichtbare Materie in den Sterninseln, Sterne, Staub und Gas, die Galaxien mit ihrer Schwerkraft im Galaxienhaufen hätte halten können. Seine Schlussfolgerung für die Beobachtung dieses Phänomens lautete wie folgt: Es musste große Mengen nicht sichtbarer Materie geben, die mit ihrer Masse für die zusätzliche Gravitationswirkung sorgte und die Galaxien im Haufen hielt. Doch fragte er sich, wenn diese mysteriöse Form der Materie mit sichtbarer Materie über die Gravitation interagierte, wieso entzieht sich diese dann der Beobachtung und woraus besteht sie? Da bis heute ein definitiver Beobachtungsnachweis fehlt und Astronomen diese unbekannte Form der Materie nur anhand ihrer Wechselwirkung mit baryonischer Materie nachweisen konnten, wird sie dunkle Materie genannt. Dunkel, weil man sie nicht beobachten kann. Sie nur über ihre Gravitation mit baryonischer Materie wechselwirkt und sie in der Finsternis des Universums zu lauern scheint. Über Beobachtungen von tausenden anderer Galaxien jedoch fanden Forscher heraus, dass dunkle Materie, jetzt haltet euch fest, etwa 26% des Universums ausmacht. Da lag es natürlich nahe, die restlichen 70% zu finden. Sollte es sich bei einem Großteil des Universums etwa um die Leere handeln, die alles umgibt und vor der es scheinbar kein Entrinnen gibt? Nun, ganz so falsch ist der Gedanke nicht. Den Forschern war bereits die von Hubble entdeckte Rotverschiebung der Galaxien ein Begriff, die ein Zeichen für die beschleunigte Fortbewegung von diesen weit entfernten Sterninseln ist. Wie konnte man aber nun erklären, dass sie sich so schnell von uns wegbewegten? So kam der Gedanke auf, dass es eine Art Energie geben musste, welche die Expansion des Universums gewissermaßen provoziert und sie auf größeren Distanzen größer werden lässt. Die Forscher nannten diese dunkle Energie und nicht wie ich XYZ im Zwischentitel dieses Videos. Dunkle Energie musste etwas sein, das vor allem im Vakuum des Alls vorkommt. Der Grundgedanke dabei war und ist: Dunkle Energie ist eine aus dem Vakuum entstehende Energie. Wenn etwa ein Raumabschnitt mit etwa 1 Million Kubiklichtjahre Größe eine bestimmte Menge dunkler Energie aufweist, so müssten 2 Millionen Kubiklichtjahre eine viel größere Menge dieser Energie besitzen. Und je mehr dunkle Energie vorhanden war, desto schneller würde sich der Raum auch ausdehnen. Es ist sicherlich wenig überraschend, dass den Wissenschaftlern weniger indirekte Nachweise von dunkler Energie als von dunkler Materie gelungen sind. Doch wirkte und wirkt diese Theorie derart überzeugend, dass sie bis heute als Placebo für die Erklärung der Bewegungen der größeren und weit entfernteren Strukturen des Universums benutzt wird. In anderen Worten, dunkle Energie kann als der Motor der Expansion des Universums verstanden werden, der umso stärker arbeitet, je mehr Raum vorhanden ist. Das würde folglich auch Erklärungen dafür liefern, warum eine Galaxie in 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung sich so und so viele Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec schneller wegbewegte als eine Sterneninsel in nur 1 Milliarde Lichtjahre Entfernung. Und weil der expandierende Raum zwischen den Galaxien immer noch mehr Raum erschafft, kann dieser wiederum durch noch mehr dunkle Energie umso schneller expandieren und so weiter. Diese Theorie kann uns sogar dabei helfen, das Universum in einen beobachtbaren und nicht beobachtbaren Teil einzuteilen. Der nicht observierbare Teil des Kosmos bewegt sich mit Überlichtgeschwindigkeit von uns weg, sodass uns das Licht von Galaxien und Sternen aus diesem Bereich des Kosmos nicht mehr erreichen kann, weil es an die Lichtgeschwindigkeit gebunden ist und den überlichtschnell expandierenden Raum quasi nicht überwinden kann. Doch wie kann uns dunkle Energie dabei helfen, die Mysterien der Krise der Kosmologie zu lösen? Jetzt wird es zugegebenermaßen sehr spekulativ. Ich bitte euch, mir das zu verzeihen. Mit ein bisschen Kreativität können wir folgende gedankliche Leistung erbringen. Wir kombinieren die grundlegenden Aussagen der Hubble-Blasentheorie von Edith Zehavi, Adam Riess und Lukas Lomprizer, die alle drei propagieren, dass das Universum durchzogen sei von Regionen, in denen das Materie-Dichte-Verhältnis unterschiedlich bestehe. In einem weniger dichten Teil des Kosmos wäre die Expansionsgeschwindigkeit folglich höher als in einem dichteren Teil des Universums. Eine Hypothese, die zumindest manche Messversuche der Hubble-Konstante erklärte und die mit Galaxien in kosmisch vergleichsweise relativ geringen Distanzen durchgeführt wurde. Hier wurden die hohen Hubble-Konstanten der Supernova-Cepheiden-Gruppe gemessen, die 73,5 km pro Sekunde pro Megaparsec betragen. Wenn wir die Theorie von den Hubble-Blasen mit der dunklen Energie kombinieren, enthalten wir einen Lösungsansatz, der die unterschiedlich gemessenen Expansionsgeschwindigkeiten erklären könnte. Und weil wir gerade dabei sind, eine neue Theorie zu entwerfen, diesem Gedankengang möchte ich in Ermangelung einer besseren Alternative den klobigen und unschönen Namen Hubble-Blasen-Dunkle-Energie-Hypothese geben. Nach dem kleinen Namensexkurs zurück zu den Hubble-Blasen. Weil in unserer lokalen Hubble-Blase weniger Dichte und folglich mehr Raum existiert, müsste die Expansionsgeschwindigkeit bei uns höher sein, weil es mehr dunkle Energie gibt, die wir als den Motor der kosmischen Ausdehnung kennengelernt haben. In einer anderen Hubble-Blase, in der es mehr Materie als in unserer gibt, müsste demnach eine Expansionsgeschwindigkeit gemessen werden, die geringer wäre, da es hier etwas weniger Raum und mehr Materie gäbe. Doch begegnen wir, so gut diese beiden Theorien auch zueinander passen, einem fundamentalen Problem. Wie sollen Astronomen denn auf große Distanzen eigentlich messen können, wie das Materie-Dichte-Verhältnis eines bestimmten Raumabschnittes eigentlich ist? Und würde das Licht, wenn es diesen Raumabschnitt verlässt und in unsere Hubble-Blase gelangt, nicht automatisch von der in unserer Blase unterschiedlich schnellen Expansionsgeschwindigkeit verzerrt bzw. verfälscht werden? Zumindest bei der letzten Frage wäre es eventuell möglich, zwei außenstehende Hubble-Blasen mit unterschiedlichen Materiedichten auf ihre Hubble-Konstante hin zu untersuchen. Doch da so etwas gezielt noch nicht unternommen wurde, bewegen wir uns hier selbstredend in einer Zone der wissenschaftlichen Spekulation. Mutmaßungen, die jedoch den Vorteil haben, dass sie uns trotz der geschilderten Probleme ein recht interessantes Gedankenkonstrukt liefern, welches die Krise erklärt. Aber nun weiter im Text. Die unterschiedlich dichten Hubble-Blasen im Universum hätten also, weil sie mal mehr, mal weniger dunkle Energie besitzen, demnach auch verschiedene Werte der Hubble-Konstante. Nehmen wir einfach mal an, dass jene Beobachtungen, die im sogenannten späten Universum nach dem Urknall gemacht wurden und die den Astronomen nahezu alle ungleiche Werte der Hubble-Konstante lieferten, von diesen verschieden dichten Hubble-Blasen stammen. An dieser Stelle können Astronomen ja nicht mehrere hunderte Millionen Lichtjahre oder gar einige Milliarden Lichtjahre zugleich betrachten. Beobachtungen ferner Galaxien oder Galaxienhaufen sind immer nur Momentaufnahmen. Ob die Kombination dieser Theorien nun die Krise der Kosmologie erklärt oder nicht, eignen sie sich doch dazu, einen kompletten weiteren Bereich der gemessenen Werte zu erklären, die des frühen Universums, die mithilfe des Planck-Satelliten anhand der baryonisch-akustischen Oszillationen vor der Entkopplung von Strahlung und Materie gemessen wurden. Sie stellen immerhin die ältesten nachweisbaren Ereignisse in diesem Kosmos dar. Die Planck-Gruppe hat hier eine Hubble-Konstante von, wir erinnern uns, 67,4 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec gemessen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wie käme dieser Wert zustande, wenn wir ihn mit der Hubble-Blasen-Dunkle-Energie-Hypothese erklären würden? Das junge Universum war voller Strahlung und Materie. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Jeder Quadratzentimeter muss vor diesen beiden nur so gestrotzt haben. Folglich war auch die Dichte in diesem jungen Kosmos vor der Entkopplung unglaublich hoch. Wie wir gelernt haben, hätte ein so dichter Kosmos weniger Raum zur Verfügung, folglich auch weniger dunkle Energie, folglich eine geringere Hubble-Konstante. Erst mit der gravitationsbedingten Kontraktion von Materie zu Sternen, Galaxien und Galaxienhaufen ist mehr Raum entstanden, der im Rahmen unserer spekulativen Hypothese mehr dunkle Energie und demzufolge auch eine höhere Expansionsrate erschuf. Nach und nach entstanden in dem sich ausdehnenden Kosmos dann immer mehr Bereiche, die als unterschiedlich dichte Hubble-Blasen beschrieben werden können. So könnte es heute vielleicht Hubble-Blasen geben, die noch weniger Dichte besitzen als jene, in der wir uns befinden. In einer solchen Blase wäre die Expansionsgeschwindigkeit des Kosmos deutlich höher als bei uns. Haben wir mit der Hubble-Blasen-Dunkle-Energie-Hypothese, die übrigens nur ich so genannt habe und die keinerlei Entsprechung in der Astronomie findet, nun die Krise der Kosmologie überwunden? Oder warum hört ihr immer noch meine Stimme aus dem Lautsprecher eures Computers, Smartphones, Tablets oder eurer Kopfhörer erklingen, wenn wir dem Rätsel doch auf die Schliche gekommen sind? Überall, wo es solch spekulative Hypothesen gibt, existieren mehrere Abers und Wenns. Gebt mir noch ein paar Minuten Zeit, damit ich noch ein paar letzte, hoffentlich versöhnende Worte finde, um diese Doku für euch und für mich selbst befriedigend abzuschließen. Ja, zugegeben, diese Hypothese ist schon sehr verlockend. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass mehrere andere Astronomen sehr wahrscheinlich ebenso auf die Idee gekommen sind, zwei der spekulativsten Theorien der Astronomie, die Hubble-Blasen von Sehavi und Lombreiser und die These der dunklen Energie, miteinander zu einer noch abstrakteren Vorstellung des Universums zu kombinieren. Und ja, die Unterschiede zwischen den gemessenen Hubble-Konstanten sind allgegenwärtig. Doch nicht so groß, als dass sie weit auseinanderliegen würden. Im Kern scheinen sie eines auszusagen. Die Expansionsgeschwindigkeit des Universums scheint von den von Planck gemessenen 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec bis zu den 77 km pro Sekunde pro Megaparsec der Galaxienhaufengruppe zu liegen. Das sind knapp 10 km pro Sekunde pro Megaparsec Unterschied. Keine Welt, aber auch keine unbedeutende Differenz. Und eines sei hier noch kurz angemerkt. In dieser Spanne befinden sich alle wichtigen modernen Hubble-Werte der anderen Gruppen. Irgendetwas scheinen die Astronomen, so unabhängig und unterschiedlich ihre Methoden voneinander sind, also richtig zu machen. Sollten sich manche Messmethoden als unzuverlässig oder gar grob falsch herausstellen und sich der Wert von H0 schließlich doch bei einem der gemessenen Bereiche einordnen, so wäre das kosmologische Standardmodell in Ordnung und die Astronomen auf beiden Seiten der Krise der Kosmologie könnten aufatmen. Die andere Möglichkeit jedoch ist nicht nur beunruhigend, sondern auch aufregend zugleich. Die unterschiedlichen Werte der Hubble-Konstante weisen auf einen ganz und gar flexiblen, uneinheitlichen Kosmos hin. Würde dies zutreffen, würden die Hubble-Konstanten nicht nur für sich Sinn ergeben, sondern auch eine neue Physik wäre notwendig. Etwa eine Theorie wie die Hubble-Blasen-Dunkle-Energie-These oder etwas ganz anderes, das nun bislang noch nicht bekannt ist. Erinnert ihr euch noch an Wendy Friedman, die wir vor einer Weile kennengelernt haben? Sie machte nicht nur Messungen mit der kosmischen Hintergrundstrahlung, sondern ermittelte auch einige der höher liegenden Werte der Hubble-Konstante bei 74 und 75 km pro Sekunde pro Megaparsec. In einem neuen, erst am 1. Juli im Jahr 2021 im Astrophysical Journal erschienenen Aufsatz gibt sie eine Übersicht über aktuelle Messungen von H0. Ihre Schlussfolgerungen daraus lauten, diese Observationen würden die Lücke, diesen Graben der kosmologischen Krise, langsam schließen. Damit meinen Friedman und ihre Kollegen, es gebe gar keinen Konflikt zwischen den Astronomen und unser kosmologisches Standardmodell müsse nicht revidiert werden. Friedman war dabei, als sie eine der bahnbrechenden Messungen der Hubble-Konstante mit dem Hubble Space Telescope machte. Sie ermittelte einen Wert von 72 km pro Sekunde pro Megaparsec, indem sie die Cepheiden-Methode benutzten. Seitdem verwendete sie diese Methode immer weiter und analysierte neue Teleskopdaten, sobald sie ihr zur Verfügung standen. 2019 veröffentlichte sie und einige Kollegen einen Aufsatz, der auf einer völlig anderen Methode basierte, H0 zu messen, und zwar mit roten Riesen. Die Idee lag darin, die Cepheiden-Methode nachzuprüfen und gegebenenfalls zu verfeinern. Rote Riesen sind sehr große, extrem hell leuchtende Sterne, die immer wieder die gleiche Maximalhelligkeit erreichen, bevor sie schnell wieder dunkler werden. Wenn Astronomen nun die aktuelle, also spezifische Maximalhelligkeit messen können, dann können sie die Entfernungen zu den Galaxien bestimmen, in denen sich diese Sterne befinden. Ein essentieller, aber sehr schwieriger Bestandteil des ganzen Prozesses, beziehungsweise der Gleichung, mit der man die Entfernungen auswertet. Die Schlüsselfrage sei laut Friedman hier, wie genau diese Entfernungsbestimmungen unter Zuhilfenahme der Gleichungen seien. Die erste Version der Gleichung im Jahr 2019 verwendete eine einzige nahe Galaxie, um die Helligkeit der roten Riesen zu kalibrieren. In den letzten beiden Jahren arbeiteten die Astronomen unter Friedman dann mit anderen Galaxien und weiteren Sternpopulationen von roten Riesen. Dazu sagt Friedman Folgendes: Es gibt mittlerweile 4 voneinander unabhängige Methoden, die Helligkeit der roten Riesen und Entfernungen zu messen. Sie alle stimmen mit einer maximalen Ungenauigkeit von 1% überein. Das zeigt uns, dass wir einen sehr wirkungsvollen Weg gefunden haben, Distanzen zu messen. Weiterhin erwähnte sie: Ich wollte sehr sorgfältig sowohl auf die Cepheiden als auch auf die roten Riesen schauen. Ich kenne die Stärken und Schwächen der jeweiligen Vorgehensweisen. Mein Team und ich sind zu dem Schluss gekommen, dass wir keine fundamental neue Physik benötigen, um die Unterschiede in den lokalen und weiter entfernten Hubble-Konstanten zu erklären. Unsere Analysen der roten Riesen zeigen uns, dass sie konsistent sind. Das Team habe laut Friedman und ihren Kollegen die Entfernungen zu roten Riesen mit verschiedenen Methoden in verschiedenen Galaxien und während verschiedener Stadien der Sternenentwicklung gemessen. Die Ergebnisse haben ihre Erwartungen übertroffen. So ist das Team schließlich auf einen von 4 unabhängigen Methoden bestätigten Wert von 69,8 km pro Sekunde pro Megaparsec gekommen, fast der gleiche Wert, den das Team unter Zuhilfenahme der kosmischen Hintergrundstrahlung mit Planck ermittelte. 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec. Wir sehen, dass Friedman bei ganz vielen Messungen dabei war und wir sie anhand ihrer Erfahrungen in diesem Bereich als die Expertin zur Hubble-Konstante schlechthin bezeichnen können. Doch dürfen wir nicht vergessen, dass die Berechnungen der Supernova-Cepheiden-Gruppe mit 73,5 km pro Sekunde pro Megaparsec und der Gravitationslinsenleute mit 74,2 km pro Sekunde pro Megaparsec immer noch deutlich höhere Werte ermittelten. Friedmans Analyse zufolge jedoch seien die Unterschiede nicht problematisch, denn die Cepheiden seien immer schon ein bisschen komplizierter gewesen, um sie komplett verstehen zu können. Immerhin handele es sich bei ihnen um junge Sterne in den Regionen von Galaxien, in denen viele neue Sterne entstehen. So gäbe es hier sehr viel Potenzial, dass Gas oder Staub dieser Galaxie die Messungen durcheinander bringen können. Und sie hat auch eine Lösung für die Krise der Kosmologie: bessere Daten, indem man neue, verbesserte und voneinander unabhängige Verfahrensweisen zur Bestimmung von H0 benutze, desto wahrscheinlicher werde es, dass sich die Werte einander annähern. Mit dem James Webb Space Telescope beispielsweise seien solche Messungen möglich. Messungen, die nicht nur die kosmologische Krise, in der sich die Wissenschaft befindet, auflösen könnten, sondern auch Observationen, die uns zeigen, in was für einem Universum wir leben, ob unsere Annahmen über das All korrekt sind oder ob es doch eine neue Physik benötigt. Friedman ist hier anscheinend auf einem Weg, die Krise zu lösen. Immerhin hat sie mit verschiedenen Methoden und einer sehr geringen Beobachtungsunsicherheit ein und den gleichen Wert ermittelt. Was heißt das jetzt aber für uns, die Zuschauer dieser Doku und Astronomiefans? Lasst mich dazu noch ein paar letzte Worte sagen. In unserer aller Leben spielt die kosmologische Krise keine Rolle. Doch für Astronomen ist sie nach wie vor hochaktuell. Die aktuellen Messungen von Wendy Friedman und die von ihrem Team bestimmte Hubble-Konstante von 69,8 km pro Sekunde pro Megaparsec mag ein Schritt in die richtige Richtung sein. Doch ist auch eine Expertin wie sie, die jahrzehntelang auf der Suche nach einer kosmischen Konstante ist, nur eine kleine, wenn auch bedeutende Stimme im unglaublich breiten wissenschaftlichen Spektrum. So könnte es jederzeit eine Forscherin oder einen Forscher geben, die oder der eine völlig bahnbrechende Methode entwickelt, nach der Hubble-Konstante zu suchen. Diese Methode könnte so korrekt und revolutionär sein, dass sie die ganze Astronomie im Sturm erobert. Sie könnte andere, vielleicht höher oder niedriger liegende Werte für H0 ermitteln als Wendy Friedman. Es könnten dabei Ergebnisse herauskommen, die unter dem Wert von Planck liegen, also 67,4 km pro Sekunde pro Megaparsec, oder Resultate, die vielleicht sogar die 80 km pro Sekunde pro Megaparsec Marke knacken. Doch ist ein solches Szenario unwahrscheinlich. Wendy Friedman ist einer Sache auf der Spur, die mit 4 unabhängigen Methoden Licht ins Dunkle zu bringen scheint. Es könnte ihr gelingen, die Krise der Kosmologie zu beenden und den Wissenschaftlern helfen, sich auf andere Dinge in ihrer Forscherkarriere zu konzentrieren und weitere Wunder des Kosmos zu erforschen. Und wie jede andere wissenschaftliche Krise hat auch diese letztlich nicht Leid und Verderb, sondern neue Erkenntnisse hervorgebracht. Erkenntnisse, dank derer wir einen ganzen Sack voller Verfahrensweisen besitzen, Entfernungen im Kosmos zu bestimmen. Alleine für diese Tatsache hat sich die Reise doch gelohnt, denn im Universum ist Distanz alles. Von nichts besitzt das Weltall mehr als Raum und Entfernung, dank denen, je mehr von ihnen vorhanden ist, umso mehr dunkle Energie existiert, die den Kosmos noch größer macht und ihn stetig weiter vorantreibt. Und in all diesen kosmischen, weiten Distanzen befindet sich eine Galaxie, in der es mindestens eine vernunftbegabte Spezies geschafft hat, sich Fragen zu widmen, die den Kern der ihrer kosmologisch bedingten Existenz berühren. Obgleich das Weltall uns mit seiner Strahlung, seinen Riesensternen und Supernovae und seinen unüberbrückbaren Distanzen feindlich gesinnt scheint. Es kann auch, wenn die richtigen Materialien und Zufälle zusammenkommen, freundlich gesinnt sein und Leben hervorbringen. Leben, das inmitten eines sich 67,4 bis 77 km pro Sekunde pro Megaparsec schneller ausdehnenden Universums floriert. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ihr dieser Dokumentation, so wie ich es tat, als ich das Drehbuch dazu schrieb, einige Erkenntnisse verdankt. Eine Einsicht in den Kosmos, die euch vielleicht dabei hilft, manche Krise in eurem Leben zu meistern.